Stranges Haus, der kühle Brunnen. Angeblich ein Ort der Lust. Ich würde ja erstmal die Schuhe ausziehen, bevor wir reingehen. Mindestens. Schütteln noch ein bisschen die Regentropfen ab. Schütteln unser Gefieder. Das Wohn- und Händelhaus Kühler Brunnen in Halle zählt aufgrund seiner frühen Entstehungszeit in den 1520er, 30er Jahren und seinen italienisierenden Bauformen gemeinsam mit dem Hallischen Dom und dem neuen Gebäude Kardinal Albrechts von Brandenburg zu den Inkunabeln der mitteldeutschen Frührenaissance. Das weiträumige patrizische Anwesen mit zwei Innenhöfen erstreckt sich vom Hallischen Markt entlang der Gasse Kühler Brunnen bis zur großen Nikolaistraße. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob das möglich ist, temporär einen Ort der Lust zu kreieren. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Bauherr war der wohlhabende Kaufmann Hans von Schenitz, 1499 bis 1535. Erzbischöflicher Kammerdiener, Bauerverwalter sowie Geld- und Kunstgutbeschaffer Albrechts von Brandenburg. Unter dem Vorwurf der Veruntreuung ließ der Kardinal seinen einzigen Günstling Schenitz letztlich gefangen setzen und im Juni 1535 hinrichten. Die als skandalös gewertete Willkür des Kardinals mündete in einer publizistischen Offensive, in die auch Martin Luther eingriff. Der Justizfall Schenitz wurde zu einem Eckpfeiler der Reformation in Halle. Es ist auch seltsam, finde ich, dass es einen Ort braucht, warum das nicht überall geht. Sozusagen. Ein Knistern in der Luft fände ich auch schön. Es gibt hier so anheimelnde Klänge. So ein Raum, der einen sofort berührt. Wenn man hineingeht. Es gibt keinen Anspruch. Hier nicht. Ja, da sind wir auch bei den Ansprüchen. Das ist schon ein Befreiungsschlag auch. Finde ich nur akzeptabel, wenn der Raum dann auch eine gewisse Feuchtigkeit hat und Temperatur. Oder Öl. Dass die Bewegung ganz anders wird. Das ist schön, wenn man dann so, weiß nicht, würde ich gerne mal, weiß nicht, ob ich das kann, aber ich stelle mir das irgendwie gut vor. So rumglitschen. Wie so ein Aal. Der ist auch schön, wenn man aus der Dusche kommt und sich gar nicht abtrocknet. Dann sind unsere Finger immer so, als ob wir 3 Stunden gebadet hätten. Dauerzustand. Ja, die Haut löst sich dann irgendwann auch völlig auf und wird zu so einer klebrigen Schicht. Vielleicht verliert sich das dann auch, dass man nur noch körperlich ist. Ich würde eigentlich gar nicht reden wollen. Ja. Vielleicht gibt es dann sowieso eine andere Kommunikation. Und noch über so Laute. Heute, von diesem besonderen Ort aus, wagen wir eine offene, klangliche Neuinterpretation von vier vergessenen Teilen des Kamasutra. Der Kunst zu umarmen, der Kunst zu küssen, der Kunst zu kratzen und der Kunst der Geräusche. Abrazarte. Quiero abrazarte. Como si me quedara sin aliento. Estirar los brazos. Sentir tu corazón como aquella tarde en lo de Frida Kahlo. Quiero abrazarte. Como si fueras una nube, un copo de nieve, un pedazo de viento. Sin aliento. Amarrarte con mis brazos a la eternidad sin tiempo. De donde vienen todas las cosas. Zum Beispiel, wenn eine Person unter irgendeinem Vorwand sich vor eine andere stellt und ihren Körper mit ihrem berührt. Dies nennt man bewegende Umarmung. Oder wenn zwei Liebende spazieren gehen und an einem öffentlichen, einsamen Ort ihre Körper aneinander reiben. Diese Umarmung nennt man reibende Umarmung. Es gibt auch die windende Umarmung, wenn eine Person sich um den Körper der anderen windet und ihren Kopf in dem Wunsch neigt, die andere Person zu küssen. Oder die baumbesteigende Umarmung. Wenn einer der Liebenden einen Fuß auf den Fuß seines Geliebten platziert und den anderen über dem Schenkel, während sich ein Arm um den Rücken legt, der andere über die Schultern. Dies aber sind Umarmungen, die stattfinden, wenn die Menschen auf den Beinen sind. Legen sie sich nieder, ergeben sich andere Möglichkeiten, sich zu verbinden. Zum Beispiel, wenn sie sich in einem Bett ausstrecken und sich so eng umschlingen, dass ihre Arme und Beine eins zu sein scheinen. Diese Umarmung hat den außergewöhnlichen Namen Mischung von Sesam und Reiskörnern. Oder wenn eine Liebende sich auf den Schoß der anderen setzt und beide sich umarmen, als würden sie ihre Körper durchdringen. Dies nennt man Mischung aus Milch und Wasser. Aber Küssen ist etwas anderes. Und was ist eigentlich Tabu? Gibt es heutzutage noch Tabus? Warum will man eigentlich Tabus immer brechen? Meinst du, sollten sie einfach beibehalten? Vielleicht als natürliche Grenze? Also die Hauptthematik ist jetzt so, dass natürlich also Kardinal Albrecht ja nun gerade der Opponent und eigentlich das Feindbild von Martin Luther war. Und wenn ich das jetzt mal so darlege, der stellte doch alles im Prinzip dar, was heute man als Kapitalismuskritik nennen würde. Vielleicht auch noch mit ein paar anderen spürbaren Problemen mit anderen Rassen oder Religionsgruppen. Über das wollen wir jetzt nicht reden. Insofern ist es so, dass natürlich jetzt an dem Ort von Freiheit von Schönitz, wo jetzt der Finanzier war, das heißt also diese gesamte Lust, die der Kardinal hatte, also auch um hier einbrachte, letztendlich ja genau das Gegenteil war. So. Die Frage, inwieweit ein Ort wie hier davon befreit ist, ist ja eigentlich weniger damit zu suchen, dass man jetzt im Prinzip einen monetären Warenaustausch hat. Das, was ich halt persönlich hier bei uns mit dem Brauhaus für wichtig halte, ist, dass es halt eine tolle Sache gibt, dass wir halt einfach hier, ich muss das jetzt mal so werblich sagen, ja eigentlich hauptsächlich nur regionale Produkte haben. Ob das jetzt die Fische sind vom Kernersee, ob das vom Bolze das Brot ist oder von dem entsprechenden Nessel. Wir haben ja eigentlich nur regionale Dinge. Und dazu ist es, und das ist eigentlich das, was man im Prinzip als Warenwirtschaft erstmal im regionalen Raum kriegt. Das Surrogat selber, was Sie jetzt ansprechen, das werden wir persönlich nicht abschaffen. Aber ich muss ganz offen sagen, wir hatten das schon mal. Und zwar natürlich auch in Phasen, wie man Geld im Prinzip für die Beschaffung einer Investition rangeht, hatten wir schon mal das Thema mit den Genussscheinen, weil Sie das ansprechen. Also zumindest hätten wir in einer Phase, wo wir in einer Spätlese des Kapitalismus, wo es nicht funktioniert, hätten wir zumindest ein Tauschgut. Und das wäre das Bier oder wären andere Dinge. Und insofern sind wir eigentlich zumindest mit diesem Hause ja ganz gut dabei. Klänge aus dem Brunnen. Was ist da unten eigentlich? Da ist es ganz kühl. In dem Brunnen. Der Brunnen hat sich radikal verabschiedet. Direkt ins Ohr. So. Ich denke, wir müssten mehrmals hierher kommen. Ja. Von den ersten 1000 solcher Orte. So, nächste Woche feiern wir die Eröffnung. Im Wasserturm Süd. Macht's gut. Ahoi.